Zunächst mal ein Überblick, was ich heute hier bringen möchte. Und zwar sind das drei Punkte. Erstens möchte ich einen Blick auf die Philosophie werfen. Die Psychologie ist ja bekanntlich aus der Philosophie herausgewachsen und sie hat sich zwar dann verselbstständigt, aber man kann generell die Geschichte der Psychologie schlecht verstehen oder nur wenig verstehen, wenn man sie nicht aus der Geschichte der Psychologie, Philosophie heraus versteht. Also erstens einen kleinen Blick auf die Philosophie, dann will ich zweitens die wichtigen psychologischen Grundansätze in der Geschichte verfolgen in Bezug darauf, wie sie den Bewusstseinsbegriff aufgenommen oder behandelt haben. Und drittens komme ich schließlich zu meinem Fazit dieser ganzen Entwicklung. Ich will schon mal vorwegnehmen, es ist sozusagen ein Plädoyer für eine Renaissance des Bewusstseinsbegriffs. Renaissance wird nötig, weil der Bewusstseinsbegriff zwischenzeitlich mal sozusagen abgeschafft worden war durch den Behaviorismus und den sogenannten Kognitivismus und deswegen eben meine Forderung, mein Plädoyer für eine Renaissance. Zunächst also ein Blick auf die Philosophie. Zunächst mal vom Alltagsbewusstsein her ist der Begriff Bewusstsein vermutlich sehr alt. Wir kennen ihn ja aus dem Alltag, aber im Alltag vorwiegend im Gegensatz zum Begriff der Bewusstlosigkeit. Ja? Wenn man jemanden fragt, was ist Bewusstsein? Naja, wenn man nicht bewusstlos ist, Bewusstlosigkeit ist allerdings kein guter Gegensatz, denn die Bewusstlosigkeit ist ja ein Störungszustand. Ja? Also bewusstlos heißt, dass das Gehirn oder was sonstige Funktionen betrifft, nicht mehr so richtig funktioniert. Und deswegen ist der wirkliche, passende, allgemeinpsychologische Gegensatz zum Bewusstsein der Schlaf. Das ist nicht ganz unproblematisch, denn der Schlaf ist bekanntlich von Träumen besetzt, unter anderem. Das heißt, also das wäre ein besonderes Problem. Ich würde sagen, der eigentliche Gegenbegriff zum Bewusstsein ist der traumlose Schlaf. Also so viel zum Alltagsverständnis. Und dann komme ich also zu einem Blick auf die Philosophie. Und zwar beschränke ich mich ganz auf die neuzeitliche Philosophie, also die Philosophie ab dem 16. Jahrhundert. Ich habe die gesamte philosophische Entwicklung jetzt mal ganz aus der Vogelperspektive eingeteilt in A und B. Das ist die A, ist sozusagen die erste Psychologie in der Neuzeit. Die kann man zusammenfassen unter dem Begriff Bewusstseinspsychologie. Dazu gehören jetzt mal die großen Heroen zu nennen: Descartes, Kant und Hegel. Bei Descartes kennen wir alle das Cogito, Cogito ergo sum, das heißt, die gesamte Existenz wird verankert im Bewusstsein. Im Leben, dass ich etwas denken kann, sagt Descartes, also das heißt Cogito, er hätte genauso sagen können, Sentio ergo sum, das heißt, es geht einfach darum, dass das Subjekt, das erkennte Subjekt, ein Bewusstsein davon hat, von der Welt hat. Ein wichtiger Markstein ist dann Immanuel Kant. Er hat den Transzendentalismus begründet. Das ist die Erkenntnistheorie, nach der wir kein Erkenntnis allein durch die Sinne haben können, sondern es müssen transzendentale, so nennt er das, transzendentale Bedingungen der Erkenntnis erfüllt sein. Und das sind im Wesentlichen die sogenannten Kategorien. Auch das eine Bewusstseinsphilosophie. Nachfolger von Kant und Kritiker aber natürlich auch ist Hegel. Hegel hat eine Phänomenologie des Geistes, also eines seiner frühen Werke, geschrieben. Und das heißt Erscheinungsweise des Geistigen. Und da spielt auch der Bewusstseinsbegriff eine Rolle, die sich in das Bewusstsein langsam entwickelt bis hin zum absoluten Geist. Also das ist alles Bewusstseinsphilosophie. Nun möchte ich aber erwähnen, dass es Ende des, oder man kann schon sagen Mitte des 19. Jahrhunderts eine Gegenströmung gab, die aus der Romantik stammt. Ich habe ja nur ein paar Namen hingeschrieben, also das ist insbesondere Friedrich Wilhelm Schelling, Gustav Carus und der Philosoph, heute nicht mehr so bekannt, Philosoph Eberhard von Hartmann. Diese Strömung hob im Gegensatz zur herrschenden, damals herrschenden Bewusstseinspsychologie das Unbewusste hervor. Hartmann sagt, ja, wenn doch die Psychologie, die Philosophie, alles bei uns durch das Bewusstsein bestimmt wird, dann müssen wir genauso eine Psychologie, eine Philosophie des Unbewussten machen. Und wir wissen alle, das Unbewusste ist dann von Freud aufgenommen worden und ist da sozusagen ins breite Bewusstsein eingedrungen. Denn Freud, einer der Gründe ist halt, weil Freud hier zu dominant geworden ist, Freud hat den Begriff des Unbewussten in den medizinischen Diskurs hineingeholt. Aber darüber möchte ich jetzt heute nicht sprechen. Das war also der Punkt A, der Schritt, der erste Schritt der neuzeitlichen Psychologie, die Bewusstseinspsychologie. Dann passiert etwas, eine ganz große Wende, die man allgemein bezeichnet als, also Rorty hat gesagt, der Linguistic Turn, der hat das Schlagwort von der semantischen oder linguistischen Wende geprägt. Diese Philosophie hat ihre Ursprünge in den 1930er Jahren oder vielleicht noch ein bisschen früher. Also ist ja immer so in der Philosophie, die Anfänge gehen weit zurück. Also aber bis sich das dann richtig voll entwickelt, ist es dann etwas später. Also die Anfänge der linguistischen Wende, würde ich sagen, ist in den 1930er Jahren begründet durch Wittgenstein auf der einen Seite und Heidegger. Ich folge jetzt in dieser Interpretation einfach Habermas. Ich will nicht weiter jetzt darauf eingehen. Wittgenstein hat den Grundbegriff der Sprachspiele, die zugleich soziale Spiele sind, geprägt. Und Heidegger legt das Geistige aus als ontologische Welterschließung. Also die ontologischen Grundlagen sind, dass man einerseits die Dinge hat, die keinen Geist und kein Bewusstsein haben, die nur vorhanden sind. Dann in einer Zwischenstufe spielen die Tiere und dann kommt der Mensch eigentlich als Wichtigstes. Und der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass es ihn, wie Heidegger sagt, in seinem Sein und in ihm selber gibt. Das also nur zu den allgemeinsten Grundlagen der linguistischen Wende. Darauf möchte ich jetzt weiter nicht eingehen. Aber kurz die Aufspaltung dieser linguistischen Wende. Zum einen, also, das ist jetzt die eine Variante, ja, B1, die Synopsis von Wittgenstein und Heidegger. Und B2 ist jetzt ein mehr oder minder radikaler Empirismus, der sich gezeigt hat in der sogenannten logischen Positivismus. Und den hat Reich zum Beispiel, dass die Philosophen Bertrand Russell und Rudolf Carnap, richtig, prominent geworden sind dann die Philosophen Quine und Davidson. Das sind uns alles Ausfälschungen, die uns hier nicht mehr interessieren müssen. Ich möchte das nur sozusagen als allgemeine Rahmen dahinstellen. Ich komme später nochmal ganz kurz darauf zurück. Aber soweit der Punkt 1, also der Blick auf die philosophischen Grundlagen. Ja, nun kommt etwas ganz Einschneidendes für die Psychologie des Bewusstseins oder überhaupt die Lehre vom Bewusstsein, und das ist die Darwin'sche Evolutionstheorie. Evolutionstheorie ist noch älter als Darwin, das aber nur am Rande. Aber durchgesetzt hat sich die Evolutionstheorie aufgrund der Modellbildung von Darwin. Und nach Darwin sieht sozusagen alles, was mit Geist und Psyche zu tun hat, anders aus als vorher. Von Darwin stammt der Gedanke, dass auch Tiere Intelligenz besitzen. Und Intelligenz war auch ein Synonym für Bewusstsein. Ja, Intelligenz war zum Beispiel bei Kant, das war ein ganz allgemeiner Begriff für das Geist überhaupt. Und alles, was wir bisher haben in der sogenannten Bewusstseinspsychologie, ist bezogen auf den Menschen. Wenn man vom Bewusstsein sprach, zum Beispiel Descartes, Kant, Hegel, da war immer nur der Mensch gemeint, selbstverständlich nur. Und das ist auch begründet in der Religion, der christlichen, jüdisch-christlichen Religion, da ist ja dem Mensch, allein dem Menschen, eine Seele zugesprochen und folglich natürlich auch ein Bewusstsein hat, konnte nur der Mensch haben. Ja. Das war sozusagen schon ketzerisch, wenn man gesagt hätte, Tiere haben Bewusstsein. Aber mit Darwin hat sich das geändert. Man hat damals so relativ bald nach dem Erscheinen 1859 seines Hauptwerkes, hat man gesprochen von Animal Intelligence. Dass also Tiere auch Bewusstsein haben, also Probleme lösen können. Und dann, damit ist dann im weitesten Sinne auch verbunden, dass sie auch Bewusstsein haben können. Es hat dann bald nach Darwin, schon im späteren 19. Jahrhundert, auch Theoretiker gegeben, zum Beispiel einer hieß Romains, die richtig eine Entwicklungsgeschichte der Psyche geschrieben haben. Auch der Gustav Carus hatte solche Intentionen, obwohl er die Evolutionstheorie nicht erwähnt hat. Aber da ist dann teilweise das Pendel in die andere Richtung geschlagen, dass man gesagt hat, alle Lebewesen haben Bewusstsein. Da war so eine Diskussion unter anderem, ob auch die Pflanzen vielleicht Bewusstsein haben. Das lassen wir mal weg am Rande. Aber man hat den Bewusstseinsbegriff sozusagen relativ weit ausgedehnt. Also zum Beispiel der Begründer der experimentellen Psychologie, der immer sehr gefeiert wird in der Psychologiegeschichte, Wilhelm Wundt, hat einmal gesagt, alle Tiere bis zu den Urtieren, ja, den Einzellern, haben Bewusstsein. Also der Bewusstseinsbegriff war sehr, sehr ausgebreitet. Ja, nun zurück zu den philosophischen Richtung, da habe ich also insgesamt etwa 9 oder 8, wenn man es einteilt, aufgezählt, die ich aber jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Das können wir eventuell in der Diskussion nach euren Bedürfnissen festlegen, worüber wir näher reden sollen. Und die ersten Theorien der Psychologie, die im eigentlichen Sinne Psychologien sind, stammt von Descartes und den beiden Philosophen Descartes und John Locke. Der eine für den sogenannten Rationalismus, der andere für den Empirismus. Für beide gebe ich mal ein Beispiel und beide Richtungen, Grundrichtungen sind selbstverständlich Bewusstseinstheorien. Man könnte also sagen, das sind Bewusstseinspsychologien auch. Hier ist ein Beispiel von Descartes. Das ist eine sehr bekannte Zeichnung. Descartes hat sich ja sehr viel Gedanken gemacht über das Zustandekommen der Wahrnehmung, also wie die Sinnesorgane arbeiten. Da gibt es ein berühmtes Bild, was man überall findet. Ich habe es jetzt aus Wikipedia rausgeholt. Das ist dieses hier, wie das Auge funktioniert. Wie es arbeitet. Das ist der Weg, also für Descartes kommt es also vom Sinnesorgan, da werden Impulse weitergeleitet und die werden in der Epiphyse weiterverarbeitet, also sozusagen wie Descartes im Sinn des Bewusstseins. Und ja, aber was hier nicht gezeigt wird, aber was dabei impliziert ist, ist, dass natürlich das Gehirn, also das Subjekt, Informationen aus den Sinnesorganen enthält, aber wie ist dann das Bild entschlüsselt, also wie das Bild wirklich zustande kommt, das muss sozusagen im Dunkeln bleiben, denn es muss ja einen stillen Betrachter geben. Wer nimmt die Impulse, die ja über die Augen und dann über das Nervensystem zu Gefühlen geleitet, wer nimmt es denn? Der nimmt es denn nicht wahr? Also das wahrnehmende Subjekt bleibt sozusagen unbestimmt, bestimmt. Und man hat das kritisch in der Philosophie dann als den imaginierten Homunculus bezeichnet, also die latente Annahme, dass es ein Betrachter im Gehirn gibt, der das Bild betrachtet. Also das Bild wird schön erzeugt, ja, durch die Augen und so weiter, es wird zusammengefasst, aber einer muss dann dieses Bild dann betrachten. Und das hat dann kritische Philosophen dazu geleitet, dass man von kartesianischem Theater spricht, also das kartesische Bild der Wahrnehmung, da ist irgendetwas, aber letzten Endes muss da einer sein, der dieses Bild betrachtet. Das ist das eine, die eine Variante, also das ist die kartesische Variante. Die andere, zweite Theorie, die ich hier anführen will, ist die Theorie von John Locke. Das ist eine empiristische Theorie. Locke sagt, nichts greift einen alten, antiken Lehrsatz auf, nichts ist in den Sinnen, was nicht ist im Bewusstsein, was nicht vorher in den Sinnen gewesen ist. Und er sagt, unser Kopf ist sozusagen angefüllt mit einer riesigen Menge von Ideen. Idee steht so für, man könnte sagen, mentale Ereignisse, wie man später gesagt, oder Vorstellungen, die deutsche Psychologie sagt Vorstellungen, aber das sind im Grunde alles Ideen, also geistige Produkte. Und das ist ein Bild, wir brauchen das nicht im Einzelnen jetzt zu betrachten, ich will nur mal zeigen, wie also Locke das gesamte geistige Geschehen, also er hat sich das so vorgestellt, zunächst einmal, diese Ideen sind einfache Ideen, das ist hier durch diese kleinen Kreise gegeben. Und diese, die kommen hier von den Sinnen. Ja? Das ist die Sensation, die geben glaube ich Einzeleindrücke, zum Beispiel einzelne Farben oder einzelne Formen. Und die setzen sich zu den komplexen Ideen zusammen. Und das Ganze wird zusammengehalten durch etwas, was er Reflection nennt. Und das haben dann die Rationalisten hier kritisiert und sagen, die Reflexion, woher kommt die denn? Ja? Das ist doch etwas Geistiges. Und wir wollen auf diesen Streit gar nicht eingehen. Ich wollte es nur zur Illustration geben, dafür, dass diese Psychologie tatsächlich eine Bewusstseinspsychologie ist. Kommen wir jetzt zu den nächsten psychologischen Richtungen. Da ist, wie gesagt, jetzt der Darwin schon dazwischen. Und wir haben ja dann ab 1870 etwa, ein bisschen früher vielleicht schon, das geht los bei Fechner mit der sogenannten Psychophysik, haben wir eine Theorie, die sich ganz stark auf die physiologische Grundlage der Wahrnehmung und überhaupt der geistigen Prozesse richtet. Und das ist die Leipziger Schule von Wilhelm Wundt. Es wird in der Psychologiegeschichte so immer groß gefeiert, ja, das erste psychologische Laboratorium. Ich will nur am Rande sagen, man könnte die Geburt der Psychologie auch viel woanders ansetzen. Ja, ich würde sie ganz anders ansetzen, aber das jetzt nur am Rande. Also in vielen Büchern hat es ja 1879 war es, glaube ich, in Leipzig, da wurde das erste psychologische Laboratorium gegründet und da wurden diese tollen Experimente auf durchgeführt. Auf jeden Fall war aber diese Psychologie eine Bewusstseinspsychologie, die also voll und ganz dem alten philosophischen Modell der Bewusstseinsphilosophie entsprach. Ich habe gerade schon mal erwähnt, dass Wundt zwar der Meinung war, das Bewusstsein sei überall, auch bei den elementar kleinsten Tieren, vorhanden, aber er hat das sozusagen, man kann sagen, nicht ernst genommen. Ja. Er handelte natürlich, seine Psychologie handelte ausschließlich von Menschen, über Tiere hat er nicht geforscht. Das kam dann erst ganze Zeit später. Also das ist die nächste, ich glaube, die dritte Richtung, die ich hier nennen will, die experimentelle Bewusstseinspsychologie von Wundt. Also Wundt nannte seine Psychologie ganz bewusst, absichtlich physiologische Psychologie. Er wollte damit der wilden Spekulation ein Ende bereiten und sagte, alles muss eben experimentell verifiziert werden, bevor wir das als Tatsache nehmen können. Diese Wundtsche-Schule war die erste experimentelle Schule überhaupt. Die hat sehr großen Einfluss gehabt. Das Standardwerk von Wilhelm Wundt, also die Grundzüge der physiologischen Psychologie, hat über 20 Auflagen gehabt und war sozusagen das, ja, die Bibel der Psychologen, also der experimentellen Psychologen, sehr lange Zeit, bis etwa 1910, da kommen wir gleich drauf, bis zum Behaviorismus. Die nächste Schule, die ich erwähnen würde, die etwa, ja, auch schon ungefähr gleichzeitig etwas nach Wundt entstand, ist die sogenannte Gestaltpsychologie. Die Gestaltpsychologie hatte auch einen sehr großen Einfluss, besonders zunächst in Deutschland. Und sie ging von der philosophischen Annahme eines Christian von Ehrenfels aus, ging aus vom Prinzip der Übersummativität, das Ganze ist mehr oder etwas anderes als die Summe seiner Teile. Das ist ein Lehrsatz, der bereits von Aristoteles propagiert wurde. Und es entstand daraus eine sehr einflussreiche Experimentalrichtung. Unter anderem, also die Gestaltpsychologie ist im Großen in mehrfache Linien zergliedertes Gebilde, ist aber im Grunde in der Durchsetzung hauptsächlich in der sogenannten Berliner Schule realisiert worden. Auf jeden Fall, sie gehört zu den Bewusstseinspsychologien, würde ich sagen. Obwohl sie sehr experimentell eingestellt waren. Ja, was dann nächst, das wäre meine fünfte Grundrichtung, die ebenfalls noch in die Bewusstseinsphilosophie hineinragt. Und das ist die introspektive Psychologie von William James. William James hatte das Prinzip, am Anfang der Psychologie steht die Introspektion und dann nochmal die Introspektion und dann nochmal die Introspektion und das ist die Psychologie. Also das heißt, wir müssen, um Psychologen zu sein, müssen wir nach innen schauen und sehen, was wir davor finden. Und die Aufgabe der Psychologie ist, das Innengeschehen zu beschreiben. Das ist also eine beschreibende Psychologie. Und ist offensichtlich auch eine Psychologie des Bewusstseins. Von James stammt ja die Charakteristik, das geistige Geschehen oder psychische Geschehen ist der Bewusstseinsstrom. Der Bewusstseinsstrom ist das, was sozusagen die empirische Grundlage auch, ja, für den Psychologen. Wir müssen eben nach innen schauen und dann ereignet sich was und das können wir beschreiben und das ist eben die Psyche, was da zu beschreiben ist. Das ist jetzt in meinen Augen sozusagen die letzte ausgesprochen bewusstseinsorientierte Psychologie. Und wir kommen jetzt zu dem anderen Punkt, so allmählich, ja, das geht natürlich so schrittweise und langsam. Das heißt, hier unter der linguistischen Wende gemeint ist, die linguistische Wende ist, wie gesagt, in zwei Hauptrichtungen gemündet. Zum einen in diese, ganzheitliche, holistische Perspektive der Wittgenstein- und Heideggerschen Perspektive. Das andere ist der Empirismus und die darauf aufbauende Wissenschaftstheorie. Und da hat nun zunächst einmal die Führung in der Psychologie der Behaviorismus übernommen. Ich muss dazu noch etwas ergänzen. Etwas früher als die linguistische Wende in der Philosophie kam der Gegensatz von Natur und Geisteswissenschaft. Ja, die Wissenschaften haben sich ja insgesamt ungeheuerlich entwickelt in der Zwischenzeit und die Philosophie hängt ja immer auch ein bisschen hinterher, ja, die greift auf, was in der Wissenschaft so passiert. Und da hat sich etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts ein Gegensatz zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften herausgebildet. Zu diesem Gegensatz ist ganz wichtig zu bemerken, dass was unter Naturwissenschaft gemeint war, ist im Grunde ein Etikettenschwindel. Gemeint war im Grunde Physik, nicht die ganze Natur. Insbesondere wurde Physik, also da hat eben die Chemie, die konnte sich noch da sozusagen reinmogeln, ja. Also Physik und Chemie, das waren sozusagen Leitwissenschaften, ja. Und dann ist der Positivismus entstanden, ungefähr in dieser Zeit, also ungefähr um die Mitte des 19. Jahrhunderts, der Positivismus von Auguste Comte, der gesagt hat, alles Wissen muss naturwissenschaftlicher Art sein und alles andere ist Spekulation und gehört, naja, sozusagen auf den Müllhaufen der Geschichte. Insbesondere hat sich diese Richtung gewandt gegen die Hegelsche spekulative Psychologie, also die Spekulation, das heißt das Voranschreiten des Geistes, ja, das kühne Entwerfen von Gedanken gerichtet. Also das ist das eine, das gehört jetzt auch zum Thema, dem Unterschied naturwissenschaftlich und geisteswissenschaftlich. Also wenn ich sage naturwissenschaftlich, dann ist das sozusagen unter Anführungszeichen zu nehmen. Die Naturwissenschaften sind nicht in der Psychologie jedenfalls wirklich die Naturwissenschaften, sondern die Physik letzten Endes. Naturwissenschaften, müsste man ja sagen, ist ja eigentlich, wenn man jetzt mal von der Romantik ausgeht, die Natur, die uns umgibt, ja, der Wald, die Farben, die Bäume, die Pflanzen, die Tiere. Davon ist hier in diesem Begriff von Naturwissenschaft überhaupt nicht die Rede. Kein Mensch hat daran gedacht, es ging immer nur um die Physik letzten Endes. Der erste Psychologe, der wirklich Naturwissenschaftler war, war ein Biologe, nach meiner Meinung, und zwar Jean Piaget. Der hat das wirklich, bei dem kann man wirklich sagen, er war Naturwissenschaftler. Ja, er meinte die Natur insgesamt. Während die anderen bis heute gemeint haben, also vom Wissenschaftstheoretischen aus gemeint haben, naturwissenschaftlich ist all das, was auf dieselbe Weise zu bearbeiten ist wie die Physik. Aber Piaget hat gerade das zurückgewiesen und deswegen ist er meines Erachtens auch so wichtig in der Psychologie. Auf der anderen Seite ist Piaget wiederum, das ist jetzt ein ganz nebengleisiges Nebengleis, Piaget hat sich für das Bewusstsein nie interessiert. Also der Begriff Bewusstsein kommt bei Piaget so gut wie nicht vor, obwohl er natürlich faktisch ihn benutzt. Die Experimente, wegen derer Piaget berühmt geworden ist, abgesehen von den Säuglingsstudien, ja, bis zum anderthalbten Lebensjahr, sind ausschließlich bei Menschen zu machen. Also seine ganze Theorie der Operationen, selbstverständlich kann man nicht mit Tieren machen. Selbstverständlich, er benutzt immer das menschliche Bewusstsein, faktisch. Soweit zum Thema Natur- und Geisteswissenschaften. Und dann kam der Philosoph Wilhelm Dilthey und hat versucht, den Geisteswissenschaften, also den Gegenstück zu den Naturwissenschaften, also zu Physik und Chemie, dem Gegenstück, das waren ja zum Beispiel Wissenschaften wie Jura oder Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, alle möglichen Wissenschaften, die sind ja auch sehr expandiert im 19. Jahrhundert, denen eine gemeinsame Methodik und ein gemeinsames Gerüst zu geben. Und das nannte er nach dem Vorbild der denn die lösen Schriften aus den Hermeneutik. Also die geisteswissenschaftliche Psychologie ist zum Teil, zum großen Teil eine hermeneutische Psychologie. Diese Spaltung zwischen naturwissenschaftlicher, immer mit Anführungszeichen zu denken, ja, mit naturwissenschaftlicher Psychologie und geisteswissenschaftlicher Psychologie, ich bevorzuge das als humanwissenschaftliche Psychologie, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Man hat auch gesagt, sozialwissenschaftliche Psychologie. Ja, das sind die Hauptbegriffe sozialwissenschaftliche Psychologie, geisteswissenschaftliche Psychologie, humanwissenschaftliche Psychologie. Die sind in der Geschichte der Psychologie dann mit der Zeit immer mehr zurückgedrängt worden und sind sozusagen, die geisteswissenschaftlichen Ansätze sind sozusagen diffundiert in andere Wissenschaften. Ja, zum Beispiel die Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft, die haben diese hermeneutischen Elemente viel mehr aufgenommen als die eigentliche Psychologie. Die eigentlich geisteswissenschaftliche oder hermeneutische Psychologie ist relativ, na, ich will nicht sagen, da, aber als eigenständige ziemlich verschwunden mittlerweile. Das entscheidende Ereignis ist jetzt meine sechste Grundrichtung der Psychologie, Grundansatz der Psychologie. Das entscheidende Ereignis war der Behaviorismus, der etwa ab 1910 angefangen hat, sich auszubreiten und dann über 50 Jahre lang die Psychologie, ich würde mal sagen, verwüstet hat, weil, ich glaube, das ist ja allgemein bekannt, Behaviorismus heißt, als wissenschaftsfähig gilt nur das, was man anfassen kann. Also was man anfassen kann, letztendlich messen kann. Insofern besteht zwischen Behaviorismus und dem radikalen philosophischen Empirismus ein enger Zusammenhang. Wie das jetzt im Einzelnen zusammenhängt mit der linguistischen Wende, das will ich hier nicht thematisieren. Auf jeden Fall hat der Behaviorismus eine ganze Zeit lang, nach über 50 Jahren, alles andere zugedeckt. Und es war ja sozusagen eine richtige, na, ich würde fast sagen, bei manchen Autoren eine religiöse Bewegung. Man durfte sozusagen nicht irgendeinen Begriff benutzen, der irgendwie erinnert hat an Bewusstseinsvorgänge. Ja? Einer der extremen Radikalisten in dieser Beziehung war Skinner, der wirklich versucht hat, so radikal behavioristisch zu sein und alle Begriffe, die irgendwie ans Bewusstsein oder Denken oder ein Geistiges oder ein Gefühl oder irgendwas erinnert haben und nur von fern auszumerzen und hat versucht, dann eine rein, extrem rein behavioristische Terminologie zu entwickeln. Bekanntlich ist der Behaviorismus, das war meine sechste Grundrichtung, abgelöst worden durch den Kognitivismus. Zum Thema kognitive Wende, das ist ja nochmal eine bedeutsame Wende, besonders in der Psychologie, hat die eine Rolle gespielt. Zu diesem Thema hat hier entweder oder findet noch statt, ich weiß nicht, vielleicht weiß es jemand von Ihnen genauer. Ich habe es jedenfalls gelesen im allgemeinen Veranstaltungsprogramm, dass es eine Veranstaltung gibt, wo das der kognitive Kognitivismus, die kognitive Wende extra behandelt wird. Ich möchte darauf auch nicht sehr einzeln eingehen, aber was mir wichtig ist bei der kognitiven Wende, das heißt, die heißt zwar kognitive Wende, aber sie hat eigentlich nichts zu tun, ganz im Gegenteil, man hat sich da abgewandt von dem Missverständnis, kognitiv hieße zurück zum Bewusstsein. Auf keinen Fall wollten die Kognitivisten sozusagen irgendwie zurück zur Bewusstseinspsychologie. Der Begriff Bewusstsein hat sich auch in der Literatur äußerst schwer wieder benutzen lassen überhaupt. Die Kognitivisten waren von etwas ganz anderem inspiriert, nämlich sie waren inspiriert vom Computer. Sie waren von der Möglichkeit, den Geist zu simulieren. Jetzt hat man festgestellt, wie primitiv der Behaviorismus eigentlich ist. Der Behaviorismus ist aber klar. Der war sozusagen ein Modell, das damit auskam mit einfachen Schaltungen. Ja? Man hat ihn verglichen, also das Gehirn sozusagen verglichen oder den Geist verglichen mit einer Telefonstöpselzentrale, ja, wo man etwas umstöpselt und dann stöpselt man es um und dann wird es umgeleitet, nochmal umgeleitet, macht ein paar Schleifen, ein paar Umwege und das war alles sozusagen. Und dann hat eben die Erfindung und Entwicklung des Computers gezeigt, dass man zu viel, viel, also um Dimensionen effektiver Simulationen des Denkens kommen kann, mithilfe der Elektronik. Und das ist sozusagen das, naja, die Geheimgeschichte des Kognitivismus. Und ich könnte auch Zitate beibringen, die zeigen, dass die Kognitivisten sich überhaupt nicht vom Behaviorismus distanziert haben. Sie haben sich vom Behaviorismus distanziert in Bezug auf die ineffektiven Modelle. Das war insbesondere die Argumentation von Chomsky, also ohne rückkehrende Schleifen zum Beispiel, kann man überhaupt nichts machen. Die primitiven Mechanismen des Behaviorismus sind einfach zu simpel. Aber nicht distanziert und bewusst nicht distanziert hat sich der Kognitivismus vom behavioristischen Methodenprinzip. Das Prinzip, dass man alles nur durch Beobachtung feststellen kann, das ist geblieben. Und die Introspektion, die man ursprünglich von der Psychologie, also von William James in die Psychologie eingeführt worden war, die Introspektion blieb nach wie vor sozusagen tabu. Ja, also kurz und gut. Der Behaviorismus hat im Kognitivismus weitergelebt, obwohl es natürlich sozusagen nicht mehr so unverschämt, er konnte sich nicht mehr so unverschämt ausbreiten. Das Thema Bewusstsein wurde im Kognitivismus sozusagen in Ansätzen, ja, in kleinen, zarten Ansätzen wurde es wieder salonfähig. Man durfte es vorher bei radikalen Behavioristen durfte man das Bewusstsein gar nicht benutzen. Also, das wäre politisch nicht korrekt gewesen, Bewusstsein zu reden. Mit dem Kognitivismus kam es so langsam ins Gefühl, da hat man so ganz vorsichtig gesagt, ja, sollten wir vielleicht über Husserl lesen, also Husserl für eine Phänomenologie. Oder, also man hat dann versucht, diese Berührungsängste langsam abzubauen und hat sich insofern wieder dem Thema Bewusstsein genähert. Jetzt noch ein Punkt. Die Richtung, die ich mal zusammenfassen will, das wäre jetzt meine achte Grundrichtung, ist ein bisschen grob zusammengefasst. Ich müsste eigentlich vier Unterrichtungen jetzt anführen, aber ich lasse es mal dabei. Die bezeichne ich mal als hermeneutische Psychologie. Dazu würde ich rechnen auch die sogenannte Sozialphänomenologie, das ist Alfred Schütz zum Beispiel. Dann würde ich die Psychoanalyse, also das Unbewusste, die Theorie des Unbewussten, ebenfalls teilweise zu den hermeneutischen Ansätzen. Also das ist eine ganze Menge, die sich da versammelt. Aber ich möchte sie trotzdem nicht weiter differenzieren, denn sie hat ein Merkmal, das diese Richtung alle zusammenhält. Und das Merkmal ist, dass das Bewusstsein nach wie vor sozusagen rückgehend zur alten Bewusstseinspsychologie oder Bewusstseinsphilosophie, dass das Bewusstsein nach wie vor nur dem Menschen zugeschrieben wurde. Obwohl, ich sage es ja zum Beispiel, Wilhelm Wundt sagte, Bewusstsein ja, ist sozusagen ein universelles Gut des gesamten Tierreiches. Ja? Selbst die Einzelnen haben Bewusstsein. Das hatte keine richtigen Konsequenzen, erstmal auch bei den Experimentalisten nicht. Es war weiterhin insbesondere bei den Autoren aus dem Zweig B1, den ich da genannt hatte, bei der linguistischen Wende, auch bei den Autoren war faktisch Bewusstsein immer nur das Bewusstsein der Menschen. Obwohl es bereits kurz nach Darwin die Strömung gegeben hat, dass man sagte, auch die Tiere haben Bewusstsein. Was ich nun hier bei diesen Ansätzen, die ich jetzt so ein bisschen sehr grob unter Nummer 8 zusammengefasst habe, was da besonders ist, ist uns als kritische Psychologen besonders interessiert, ist natürlich der marxistische Ansatz. Bekanntlich sagt ja Marx, das Bewusstsein kann nichts anderes sein als das bewusste Sein. Konkret, ich weiß jetzt nicht ganz, ich nehme mal an, jetzt hier in der kritisch-psychologischen Ferienuniversität ist es weitgehend bekannt. Die kritische Psychologie entstammt ja der sogenannten kulturhistorischen Schule mit den Autoren Vygotsky und insbesondere Leontief und hat von der darwinschen Lehre den Aspekt der Evolution durchaus übernommen. Es ist ja auch bekannt, dass Marx sozusagen ein Verehrer von Darwin war. Er hätte ihn, glaube ich, zeitlich sogar mal treffen können, aber ich glaube nicht, dass es historisch zustande gekommen ist. Aber Marx und Engels waren also begeisterte Evolutionstheoretiker. Aber trotzdem, muss ich sagen, und insbesondere Holzkamp. Holzkamp, ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt lauter Trivialitäten jetzt sage. Also Holzkamp hat ja sozusagen mit seinen Hauptwerken zur Psychologie mit der Evolution des Bewusstseins angefangen, also mit einem evolutionären Ansatz in seinem Buch Sinnliche Erkenntnis von 1972 oder 1973. Da hat er die evolutionäre Genese des Bewusstseins versucht nachzuvollziehen. Ja, und nun kommt etwas ziemlich, ich würde sagen, fast Paradoxes. Ja, oder man kann es vielleicht auch verstehen, man kann es so verstehen. Darwin hat gezeigt, der Mensch ist keine Schöpfung sozusagen aus dem Nichts, sondern ist ein Produkt der Evolution. Wir stammen relativ unmittelbar von äffischen Vorfahren ab. Also die Differenz, Darwin hat sozusagen, oder insbesondere die Nachfolger von Darwin, haben insbesondere die Differenz von Mensch und Tier zusammenschrumpfen lassen. Ja, man sagte dann, die heutigen Darwinisten, zum Beispiel die Primatenforscher, viele Primatenforscher, die sagen ja, die Differenz von Tier und Mensch ist gar nicht so groß. Die ist eigentlich im Grunde überhaupt ziemlich klein. Die Menschen können alles ein bisschen besser, ja. Klar, die haben bessere Technik entwickelt und die können Sachen besser fassen und beschreiben. Ja, aber ansonsten ist der Mensch doch ein besserer Affe. Zum Beispiel der Maler und Primatenforscher Morris hat das Buch, das war mein Bestseller in den 60er Jahren, glaube ich, das hieß Der nackte Affe. Ja? Also der Theorie heißt, der Unterschied von Mensch und Tier ist einfach, dass der Affe Haare hat. Also Körperbehaarung. Und sonst ist der Unterschied nicht so groß. Nun hat Marx ja durchaus den Begriff, einen Begriff des Bewusstseins, und er sagt, wie gesagt, das Bewusstsein ist das bewusste Sein. Das heißt, ist praktisch die Wiedergabe oder Widerspiegelung dessen, wie der Mensch lebt, wie er sein Leben führt. Das ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist also nichts, was irgendwo aus den Sphären, aus den himmlischen Sphären kommt, sondern das Bewusstsein ist einfach das bewusste Sein, und er glaubte damit, den Hegel auf die Füße zu stellen. Aber damit wird eigentlich der Unterschied von Tier und Mensch mehr oder weniger ignoriert. Also natürlich, also die marxistische Psychologie, die jetzt da aufbaut, ich denke jetzt an Leontief und dann später Holzkamp, die sagt ja, der Unterschied von Mensch und Tier ist in der Arbeit. Der Mensch arbeitet, das heißt, er produziert die Mittel seines Lebens selbst. Wenn das Tier nur von der Natur lebt, also sozusagen Okkupation, es jagt, aber es sät und erntet nicht. Die Frage, die dabei noch im Raum bleibt und die eigentlich die Psychologen interessieren müsste, ist, wie und wodurch wird der Mensch denn in die Lage versetzt, zu arbeiten? Wieso hat der Mensch ein Bewusstsein, das ihm gestattet, die Mittel seines Lebens selbst zu produzieren? Da hat Holzkamp in seinen frühen Schriften die Erklärung gegeben, es findet beim Übergang vom Tier, sprich dem Affen, zum Menschen, findet eine Umkehrung der Ziel-Mittel-Relation statt. Also das Tier findet die Mittel zu einem, die tierische Intelligenz besteht darin, dass das Tier die Mittel zu einem bestimmten Zweck eben vorfindet. Da ist jetzt das Ziel vorgegeben, und die Intelligenz des Tieres besteht darin, die passenden Mittel dafür bereitzustellen. Beim Menschen, sagt Holzkamp, dreht sich dieses Verhältnis um. Da steht sozusagen das Ziel im Vordergrund, am Anfang. Und die Mittel werden auf das Ziel hin. Also das Ziel ist sozusagen das, was das Sagen hat. Ich glaube, dass diese Charakterisierung des Tier-Mensch-Unterschieds zwar im Grunde richtig ist, ja, aber es ist doch im Grunde nur eine relativ formale Beschreibung dieses Unterschieds. Und ich halte es eben für wichtig, hier einen Schritt weiter zu gehen und versuchen herauszubekommen, was den Menschen im Unterschied zum Tier denn in die Lage versetzt, Ziele an den Anfang zu stellen. Ich merke, dass ich bereits jetzt schon bei meiner These bin, also bei dem Punkt 3. Ich wollte jetzt auf das Fazit der ganzen Überlegung kommen. Ich vereinfache es mal so. Der Behaviorismus hat sozusagen radikal gebrochen mit dem Bewusstsein und hat gesagt, Bewusstsein raus, ja, ist nicht wissenschaftlich. Weg mit dem Bewusstsein. Und der Kognitivismus ist dem gefolgt. Der hat zwar den Computer als Modell, aber trotzdem mit dem Bewusstsein will man nichts zu tun haben. Jetzt kommt die Variante, die hermeneutisch-psychologische Variante in Form der kritischen Psychologie und sagt, Bewusstsein wieder rein. Das Bewusstsein muss in die Psychologie wieder integriert werden. Also her mit dem Bewusstsein. Ja, und was dabei auf der Strecke bleibt, das ist jetzt sozusagen meine These, ist der Unterschied von Mensch und Tier. Das heißt, man hat sozusagen, das ist jetzt eine Kritik an der kritischen Psychologie, ja? Ich halte die Grenze Psychologie, weil ich ja im Grunde sehr sympathisch gegenüberstehe und wo ich eine Zeit lang auch mit oder auch jetzt noch mitgehe. Ich halte die Kritische Psychologie für eine sehr wichtige Theorie, aber sie hat den Nachteil, dass sie den Bewusstseinsbegriff aus der alten Bewusstseinsphilosophie übernommen hat. Das wird zum Beispiel bei Leontief sehr deutlich, die keinen Unterschied macht zwischen Tier und Mensch. Das heißt, die nicht sieht, muss es negativ formulieren, die nicht sieht oder übersieht, dass Tiere Bewusstsein haben können. Das ist sozusagen die Kehrseite von Darwin, dass er gesagt hat, in der Folge von Darwin hat man die Differenz von Tier und Mensch eingeebnet. Man sagt ja, Mensch ist auch nicht viel, ist ein bisschen intelligenter, ja, kann vieles mehr, aber im Grunde ist er auch nichts Besseres als das Tier. Und ich halte das aber für einen ganz großen Fehler, weil man übersieht, dass das menschliche Bewusstsein eben eine ganz andere Qualität hat als das tierische Bewusstsein. Das Bewusstsein der Tiere ist begrenzt auf das, was man nennen könnte als ein Wachheitsbewusstsein. Ja, das Bewusstsein eben etwas, wie James sagt, es passiert was. Ja. Something happens. Das ist Bewusstsein. Man hat das Gefühl, da ist was. Passiert irgendwas. Was der Behaviorismus rauswerfen wollte. Und was man übersehen hat, ist, und zwar was auch die kritische Psychologie, Leontief und Nachfolger Holzmann übersehen hat, ist, dass in der Evolution eine weitere Revolution des Bewusstseins stattgefunden hat. Zunächst einmal muss das von der ganzen Entwicklung wirklich als Entwicklung begreifen. Man muss sehen, dass auch das Bewusstsein bei den Tieren nicht universal ist. Insofern hat sich auch der gute alte Wilhelm Wundt geirrt, weil er meinte, auch die Urtierchen, ja, die Einzeller, haben Bewusstsein. Das war eine rein spekulative Behauptung, die in dieser Zeit auch noch gar nicht groß kritisiert werden konnte. Ja. Das war im Grunde eine Art Bekenntnis. Ja. Man sagt, ja, alle Lebewesen haben Bewusstsein. Man war schon fast in der Nähe von Aristoteles, der gesagt hat, Bewusstsein ist so etwas Ähnliches wie Psyche. Psyche heißt Atem oder Hauch. Also Aristoteles hat den Pflanzen sogar Bewusstsein zugeschrieben. Das war also sicher ein Irrtum. Das Bewusstsein, das ist jetzt entscheidend. Und da hat auch Leontief Verdienste. Das Bewusstsein, auch bei den Tieren, musste erst einmal in der Evolution entstehen. Und es gibt eben Tiere, das ist jetzt eine längere Diskussion, wenn man das ausführen wollte, es gibt Tiere, die vermutlich